Morgenandacht, Reinhard Hirtler, Philipper 3, Tag 3. Hallo, meine wundervollen Freunde, guten Morgen. Paulus macht es also nichts aus, Dinge zu wiederholen, weil das gut für dich ist. Weil Paulus eines meiner Vorbilder ist, stört es mich auch nicht. Wenn du meinen Andachten folgst, dann bereite dich darauf vor, dass ich mich wiederhole. Vers 2. Hütet euch vor diesen religiösen Heuchlern, die lehren, dass man beschnitten sein muss, um Gott zu gefallen. Es ist genial, wie die Passion das übersetzt. Lange bevor es die Passion-Übersetzung gab, predigte ich bereits mehrfach über diesen Vers. Denn andere Übersetzungen sagen, nehmt euch in Acht vor den Hunden. Und ich sagte immer, die Hunde sind die religiösen Heuchler. Das wird klar, wenn du den Kontext studierst und noch klarer, wenn du die jüdische Geschichte studierst. Jetzt habe ich eine Übersetzung gefunden, wie ich es schon die ganze Zeit glaube. Deshalb begeistert mich das so. Paulus sagt nicht einfach, hey, ihr braucht nicht mehr beschnitten sein. Das hätte er sagen können. Sie hätten darauf gehört. Doch er verwendet ein sehr, sehr starkes Wort. Er sagt, hütet euch. Weißt du, was das im Griechischen bedeutet? Es bedeutet, wahrzunehmen, genau hinzuschauen und dann zu unterscheiden. Im Grunde sagt Paulus also, Leute, ihr müsst gut aufpassen und wahrnehmen, dass diese religiösen Heuchler schlecht sind. Ich wünschte, Christen auf der ganzen Welt hätten auf diese Worte gehört und sie befolgt. In Brasilien habe ich viel mehr Menschen getroffen, die durch Religion kaputt gemacht wurden, als durch Korruption. Sie waren sich der religiösen Heuchler nicht bewusst, die ihnen beigebracht haben, dass sie das Gesetz halten müssen, um Gott zu gefallen. In Brasilien, Österreich, Amerika, überall, wo ich lebte, haben sie die Menschen natürlich nicht gelehrt, sich beschneiden zu lassen, denn es sind ja keine Juden, aber sie lehren all die anderen Gesetze. Wenn du Gott gefallen willst, musst du dieses oder jenes tun. Gehorche, gehorche, gehorche. Mach, mach, mach. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Hebräer 11, 6. Wenn du lernst, ihm zu vertrauen und in einer leidenschaftlichen Beziehung mit ihm zu leben, dann wirst du die religiösen Heuchler erkennen, die dir sagen, dass Gott nicht zufrieden ist, wenn du nicht bestimmte Rituale befolgst. Im Fall der Philipper kamen sie und sagten, nicht beschnitten, also nicht von Gott angenommen. Natürlich wissen wir, wie falsch das ist, aber schau, was er in Vers 3 sagt. Denn wir haben bereits die Herzensbeschneidung erfahren. Wie ich das liebe. Erinnerst du dich? Das ist ein neubündlicher Ausdruck. Gott gibt uns ein neues Herz, wenn wir Christen werden. Gott hat unsere Herzen beschnitten. Aber was heißt das eigentlich? Es bedeutet, dass durch den neuen Bund unsere sündhafte Natur gekreuzigt wurde. Denn bei der Beschneidung haben sie ein Stück der Vorhaut am Penis abgeschnitten. Dadurch waren sie rein. Aber natürlich haben sie weiter gesündigt, denn die äußerliche Beschneidung verändert nicht das Herz. Also was geschah? Paulus sagte, wir haben bereits die echte Beschneidung erfahren. Erinnere dich daran, dass im Alten Testament alles ein Bild für etwas Bedeutenderes ist. Es ist nur ein Schatten. Die Beschneidung war also nur ein Schatten dafür, dass Gott eines Tages unsere Herzen beschneiden würde. Dass unsere sündhafte Natur mit Jesus gekreuzigt ist. Jetzt sind wir rein, heilig und perfekt vor Gott. Wir sind geliebt und angenommen. Dann sagt er, und wir beten Gott in der Kraft und Freiheit des Heiligen Geistes an. Ist das nicht das Gleiche, was Jesus in Johannes 4 sagte? Als die Frau meinte, wir beten hier an und ihr dort, wo ist der richtige Ort, um anzubeten? Johannes Vers 20. Was hat Jesus geantwortet? Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater in Freiheit und in der Wahrheit anbeten werden. Vers 23. Im Geist und in der Wahrheit. Aber der Geist entspricht Freiheit, deshalb habe ich Freiheit gesagt. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 2. Korinther 3,17. Der Geist führt uns immer in die Freiheit. Paulus sagt also, betet Gott nicht in Gesetzen und religiösen Pflichten an. Macht das ganze religiöse Zeug nicht mit. Wenn ihr ihn anbetet, dann kommt in der Freiheit des Heiligen Geistes zu ihm, dass ihr geliebt, angenommen und im Herzen beschnitten seid. Sobald du verstehst, was geschehen ist, wird deine Anbetung wirklich frei sein im Heiligen Geist. Bis morgen!